Bock hast oder so, kannst du mal rumkommen. Nee, nochmal einen Korn abholen. Aber wenn du Bock hast, kannst du dir noch einen Korn abholen. Wenn du Bock hast, haben wir Korn hier. Aber wenn du Bock hast, kannst du dir noch einen Korn abholen. Wenn du Bock hast, haben wir Korn hier. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen. Wenn du Bock hast, heute noch. Wenn du Bock hast, also wenn du Bock hast, sag mal, wenn du Bock hast oder so, wenn du Bock hast, heute noch. Bock hast oder so, kannst du mal rumkommen, nee, nochmal einen Korn abholen, nochmal Korn hier, wenn du Bock hast, aber wenn du Bock hast, wenn du Bock hast, heute noch. Tut mir leid, dass ich dir vorher nicht Bescheid gesagt habe, aber wenn du Bock hast, haben wir Korn hier.